Der Dickdarm. Am Ende des Dünndarms ist die sogenannte Bauhinklappe. Sie trennt den Dünndarm vom Dickdarm, denn die beiden haben ziemlich unterschiedliche Arbeitsansichten. Der Dickdarm ist eher ein gemütlicher Zeitgenosse. Sein Motto ist nicht unbedingt weiter nach vorne. Er bewegt Nahrungsreste auch mal zurück und dann wieder nach vorne. So wie es ihm gerade richtig erscheint. Bei ihm gibt es keinen wandernden Haushälter. Der Dickdarm ist die ruhige Heimat für unsere Darmflora. Wenn etwas unverdaut zu ihm gefegt wird, beschäftigt sich eben diese damit. Unser Dickdarm arbeitet gemächlicher, weil er auf mehrere Beteiligte achten muss. Unser Gehirn möchte nicht immer aufs Klo gehen, unsere Darmbakterien möchten genug Zeit haben, sich unverdauter Nahrung anzunehmen und unser Restkörper möchte gerne die ausgeliehenen Verdauungsflüssigkeiten zurück. Obwohl der Dickdarm wie der Dünndarm ein glattes Rohr ist, wird er auf Abbildungen immer wie eine Art Perlenkette dargestellt. Warum? Tatsächlich sieht der Dickdarm so aus, wenn man den Bauch öffnet. Das liegt allerdings nur daran, dass er mal wieder in seiner Slow-Motion-Art tanzt. Genau wie der Dünndarm bildet er beim Kneten Einstülpung, um den Brei darin gut festzuhalten. Nur bleibt er einfach eine ganze Weile in dieser Pose, ohne sich zu bewegen. In etwa wie ein Straßenkünstler, der pantomimisch in einer Position verharrt. Zwischendurch macht er sich kurz locker und formt an anderen Stellen neue Einstülpungen, in denen er dann wieder lange Zeit verharrt. Die Lehrbücher bleiben deshalb bei der Perlenkettenversion. 3 bis 4 Mal am Tag rappelt sich der Dickdarm auf und bewegt eingedickten Nahrungsbrei ernsthaft motiviert nach vorne. Wer genug Masse bieten kann, schafft es dann sogar 3 bis 4 Mal am Tag aufs Klo. Bei den meisten Menschen reicht der Dickdarminhalt für einen Toilettengang pro Tag. Auch 3 Mal pro Woche ist statistisch gesehen noch im gesunden Bereich. Dickdärme von Frauen sind generell ein bisschen gemütlicher als die von Männern. Woran das liegt, weiß die Medizin noch nicht. Von der Torte bis zum Häufchen vergeht durchschnittlich 1 Tag. Schnelle Därme schaffen es in 8 Stunden, eher langsame in 3,5 Tagen. Durch die Durchmischung können auch Teile der Torte nach 12, andere nach 42 Stunden die Chill-Out-Lounge des Dickdarms verlassen. Solange die Konsistenz stimmt und man keine Beschwerden hat, muss man sich als etwas gemütlicher verdauender Mensch keine Sorgen machen.